1. Nach einiger Zeit beginnt Jen der Mannschenken der Backer des ägyptischen Königs ein Verge hengegeneren Herrn, den Pharao. 2. Daraufhin wird der Pharao zornig auf sein Beiden Bienten, den Obermannschenken den Oberbacker. 3. Elise Sie im Haus des Befehlshabers der Leibwachter in Haftieren, Genor in dem Gefängnis, in dem Orch Joseph festgehalten wird. 4. Der Befehlshaber der Leibwachter beauftragte Joseph, ihnen zu dienen, und so blieben Sie für langer Zeit in Haft. 5. Eins nach hatten sowohl der Mannschenkels Orch der Backer des ägyptischen Königs, die im Gefängnis saßen, Jules einen Traum von besonderer Bedeutung. 6. Als Joseph am Morgen zu ihnen kam, bemerkt dass sie bedruckt wirkten. 7. Fragte die Bienten des Pharao, die mit im Haus seines Herrn inhaftiert wären, warum seit hüt so traurig aus. 8. Sie erwideten im, wer hatten einen Traum, aber niemand kann in Duten. Joseph entgegnet ihnen, die Dutung von Traumen kommt von Gott, erzählt sie mir doch. 9. Daraufhin erzählt der Obermannschenk Joseph seinen Traum und sagt, mir schien es im Traum, als stand ein Weinstock vor mir. 10. Dieser Weinstock hat drei Zweige, und als zu treiben begann, erschienen sofort Bluten, und sein Rispen trugen Rei vertrauben. 11. Ich hielt den Becher des Pharao in der Hand, nahm die Trauben, presst sie in den Becher des Pharao aus und reichte ihm dann den Becher. 12. Joseph erwidet ihm, dies ist die Dutung, die drei Zweige symbolisieren drei Tage. 13. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich wieder in den Amt einsetzen, so dass du im seinen Becher reichen wirst, genau wie zuvor, als du sein Mannschenk warst. 14. Doch bitte, denken mich, wenn es dir geht, und erweis mir die Freundlichkeit, beim Pharao ein Gutswort für mich einzulegen. Damit du mein aus diesem Haus befreist. 15. Den ich word unrechtmäßig aus dem Land der Hebräer entfert, und auch hier habe ich nichts getan, das mein Inhaftierung rechtfertigen word. 16. Als der Oberbacher sah, dass Joseph ein positiv Duten gab, sagte zu ihm, in meinem Traum schien es mir, als trug ich drei Korb mit Backwaren auf dem Kopf. 17. Im obersten Korb befanden sich verschiedene Speisen für den Pharao, wie sie ein Backer zubereitet, doch Vogel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. 18. Joseph antwortet ihm, dies ist die Dutung, die drei Korb symbolisieren drei Tage. 19. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich in Thorpten und in einem Fall aufhängen lassen, so dass die Vogel den Fleisch fressen werden. 20. Am dritten Tag darauf, dem Geburtstag des Pharao, veranstaltet dieser ein Festmahl für Elsein Diener. Dabei ließ den Obermannschenken den Oberbacker im Beisein seiner Untergebenen vorführen. 21. Den Obermannschenk setzte wieder in sein Amt ein, so dass dieser dem Pharao erneut den Becher reichen konnte. 22. Den Oberbacker hingegen ließ hinrichten, genau wie Joseph es ihnen verhergesagt hat. 23. Der Obermannschenk jedoch dacht nicht mehr an Joseph, sondern Verges in Wohlstandig.